Statussymbole, yeah. Magnum Pistole, baller dreimal in die Luft für die Straßenikone. Westdeutschland fing, ich häng in Benz wie ein Wunderbäumchen. Zerstöre deiner Schwester, ihr Jungs von Häutchen. Mach Ghetto-Business im Westen der Republik und die Bullen nehmen mir das übel wie ein Exorzist. Aber ich hab keine Lust, mich festnehmen zu lassen. Deine Mama ruft an, sie hat Lust, dich festnehmen zu lassen. Ich sag selbstredend, du Schabe, komm im Maybach und schon. Und noch im Freien auf dem Boden gekonnt, der Beischlaf verzogen. Ich lasse einem Anfall von Bescheidenheit meine Platinkette vergolden, Kid. Ey, und jeder sagt mir ständig, ich soll mal diesen Paul würdig. Diesen Paul würde ich ficken. Ich sag früh nicht mal die Bitch von diesem Paul würde ich ficken. Und dieses ekelhafte Junkie packt mit Pestbeulen in der Fresse. Wir sind Westdeutschlands Kings. Rapper auf die Rapper und ich treff euch bestimmt. Und Rapper laufen aus dem Haus, denn wir sind Westdeutschlands Kings. Nix ist sicher, Motherficker, und ich sprech heute dein Kind. Kollege, Favorite und Farid Bang, Westdeutschlands Kings. Und jeder deiner Freunde flippt aus, ich räum im Biss auf der deutsche Chris Brown. Yeah. Eine Bombe, du Note liegst und dein Kopf wird genäht wie kaputte Jeans. Ja. Der Führer ist da, geh sofort auf die Knie, Ehrenwort eines Chiefs, Ehrendorf maskulin. Mutterficker, ich bin Sohn der Straße und habe mehr Läufer als die Olympiade. Der Nordafrikaner, Vorstrafensammler, der in jungen Jahren auf dem Bordstein bekannt war. Ja. Genau der kommt dich in deiner Stadt suchen und es werden Gangster gefickt wie im Knast, du Schnur. Und ich zieh jetzt die Bank an, rechne mit den Rappern ab wie das Finanzamt. Ganz egal, wer deine Drecksfreunde sind, fick die alte Schule, wir sind Westdeutschlands Kids. Barretta auf die Rapper und ich treff euch bestimmt. Und Rapper laufen aus dem Haus, denn wir sind Westdeutschlands Kings. Nix ist sicher, Mutterficker, und ich sprech heute dein Kind. Kollege, Favorite und Farid Bang, Westdeutschlands Kings. Ja, stimmt, was ich rede, ist kontrovers. Ich wollt Schläge, dann kommt doch her, ich will jeden von euch zuerst. Okay, der King ist back. In meinem Himmelbett ist die Hölle los, ich bin der Mac. Du willst rappen, ab mit dir ins Internet. Flame macht Welle, alle sagen, klatscht ihn noch endlich. Wir machen uns so einen Spaß, die Hände nicht schmutzig. Jetzt kann der Bengel nachts nicht mehr pennen, denn er wird von uns zurück in seine Klapse gehänselt. Kitty Cat, Kitty Cat, wer ist diese Kitty Cat? Ach, fick dich doch, was machst du, Bitch, auf Boss? Du hältst dich für ein Fuckable, ist richtig, ja, du bist unfickbar. Der Grund ist ein Kanisterkopf. Mutterficker, ich bin so dope, ich komm auf keinen Überfall, sehr voll live, die alte Rap-Szene wird einfach überrollt. Es sind Westdeutschlands Kings, Bang, Bang, Kollege Fame von Farid Gang.